Das Zentralpräsidium des Generalverbandes der Japan-Koreaner richtete am 30. Juli einen Brief an Marschall Kim Jong-un. Darin hieß es: Nach dem Empfang der Nachricht über das große erfreuliche Ereignis in der Nationalgeschichte, den erfolgreichen zweiten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14, bezeigen alle Koreaner dem Marschall Kim Jong-un, der das Schicksal und Zukunft der Japan-Koreaner gilt, große Dankbarkeit. Kim Jong-un sorgte für den zweiten Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14, was eine ernste Warnung an die USA, die zurzeit unvernünftig böse Worte fallen lassen, bedeuten sollte. Stunde um Stunde erfahren die Koreaner in Japan, dass die verlegenen US-Amerikaner ein klägliches Geschrei erheben und sind fest überzeugt davon, dass dank der Führung des großen Sun Gun-Heer-Führers der historische Tag des endgültigen Sieges schnell heranrückt. Das starke Land von Paektusan versetzt den USA und ihren Handlangern, die die Würde und Existenzrechte der DVK zu erdrosseln versuchen, hintereinander harte Schläge, bis sie mit der weißen Fahne die Urkunde der Kapitulation unterzeichnen und schreitet für den endgültigen Sieg stürmisch voran. Mit großer Ehre, Bürger dieses starken Landes zu sein, werden sich der Generalverband der Japan-Koreaner und die Landsleute in Japan im gleichen Atemzug und Schritt mit der Heimat große Mühe geben.